Laut der Meldung der südkoreanischen Online-Zeitung Minjungi Sori fand am 8. Juli auf dem Gwanghwamun-Platz in Seoul eine Kerzenkundgebung für die Entlassung der politischen Häftlinge statt, die vom südkoreanischen Komitee für die Entlassung der politischen Häftlinge veranstaltet wurde. Daran nahmen über 2000 Bürger verschiedener Kreise und Schichten teil. Zur gleichen Zeit gab es in der Umgebung vom Kulturhaus Sejong die Unterschriftensammlung und Demonstration für die Entlassung der politischen Häftlinge.